Es ist genau 14 Uhr, das Wichtigste am Samstagnachmittag, jetzt mit Christine Weber. Kanzlerkandidat Steinbrück weist Mitverantwortung bei Ausspähaffäre zurück. CDU bekommt die meisten Großspenden und neue Ausschreitungen in Nordirland. MDR Jump. Nachrichten für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. SPD-Kanzlerkandidat Steinbrück hat eine Mitverantwortung seiner Partei an der NSA-Affäre zurückgewiesen. Er sagte dem MDR in Halle, nach den Anschlägen vom 11. September 2001 sei es selbstverständlich gewesen, dass Nachrichtendienste zusammenarbeiteten. Wir haben seitdem eine Entwicklung, einen Quantensprung in der technischen Entwicklung, über die man massenhaft abhören kann. Und zweitens, die ganzen Internetgiganten und sozialen Netzwerke, die hat es ja damals gar nicht gegeben, die heute ihre und meine Daten weitergeben an Nachrichtendienste. Im beginnenden Wahlkampf hat die CDU mit Abstand die meisten Großspenden bekommen. Wie aus der Auflistung des Bundestages hervorgeht, bekam die Partei von Kanzlerin Merkel im ersten Halbjahr 600.000 Euro und fast damit so viel Geld wie alle anderen Parteien zusammen. Die zweithöchsten Großspenden bekam die SPD mit knapp 290.000 Euro. Die FDP erhielt insgesamt gut 130.000 Euro. Grüne und Linke gingen bisher leer aus. Die Parteien müssen nach dem Parteiengesetz alle Spenden ab 50.000 Euro sofort im Bundestag melden. In der nordirischen Hauptstadt Belfast ist es zu Zusammenstößen zwischen pro-britischen Demonstranten und der Polizei gekommen. Nach Angaben der Behörden wurden dabei Dutzende Menschen verletzt. Aus London MDR-Jump-Korrespondent Jens-Peter Marquardt. Flaschen und Steine flogen, die Polizei setzte Wasserwerfer, Gummigeschosse und Schlagstöcke ein. Am Ende waren 26 Polizisten verletzt, 5 von ihnen mussten ins Krankenhaus. Die Zahl der verletzten Demonstranten ist unbekannt. Seit dem sogenannten Karfreitagsabkommen von 1998 ist es friedlicher in Nordirland geworden. Doch die Konflikte zwischen den Volksgruppen flammen immer wieder auf. Für die nächsten Tage sind weitere Demonstrationen und Umzüge geplant. Die Polizei befürchtet, dass es auch in den kommenden Nächten zu Ausschreitungen kommt. Die ersten Fahrzeuge aus dem Bundeswehreinsatz in Afghanistan sind wieder zurück in Deutschland. Laut Bundeswehr kamen die 127 Einsatzfahrzeuge in der ostfriesischen Hafenstadt Emden an. Das Material war vom Feldlager Mazar-i-Sharif aus der Türkei geflogen und dort für den Seetransport nach Deutschland verladen worden. Das waren die MDR-Jump-Nachrichten, die nächsten Meldungen in einer halben Stunde. MDR-Jump. Einfach besser informiert. 14 Uhr und 2 Minuten und jetzt, damit Sie entspannt und sicher ankommen, der zuverlässigste Verkehrsservice im Osten, Bert Breitow aus dem MDR-Jump-Verkehrszentrum. Die A4 Frankfurt Richtung Dresden ist zwischen Frankenberg und Hainichen nach einem Unfall immer noch gesperrt. Aktuell 3 Kilometer Stau. Genau wie die A4 Görlitz Richtung Dresden. Hier Sperrung zwischen Salzenforst und Burkau. Wegen Bergungsarbeiten Richtung Dresden 5 Kilometer Stau bis Bautzen West. Richtung Görlitz immer noch 11 Kilometer Stau und stockender Verkehr bis Ohrn. Dadurch auch Stau und stockender Verkehr auf der Umleitung über die B6. Vorsicht auf der A4 Richtung Frankfurt zwischen Gotha-Boxberg und Waltershausen. Eine ungesicherte Unfallstelle und es liegen große Fahrzeugteile auf allen Fahrspuren. A9 Richtung Berlin zwischen Köselitz und Kleinmarzehns. Stockender Verkehr nach einem Unfall. Vorsicht auf der A14 Richtung Magdeburg. Zwischen Schönebeck und Magdeburg-Reform liegt ein totes Reh auf der linken Fahrspur. Und A14 Dresden-Magdeburg. Vorsicht am Dreieck Partenaue in der Überfahrt zur A38 Richtung Göttingen sind Personen auf der Fahrbahn. Und hier noch unser Extra-Service für alle auf dem Weg in den Urlaub. A7 Hannover Richtung Hamburg zwischen Mellendorf und Schwarmstedt 12 Kilometer Stau an einer Baustelle und A10 westlicher Berliner Ring Richtung Ostsee zwischen Berlin-Spandau und dem Dreieck Havelland 14 Kilometer Stau und stockender Verkehr. Der Grund ist ein Unfall auf der A24 Richtung Hamburg. Geblitzt wird auf der A4 Frankfurt Richtung Dresden zwischen Chemnitz-Mitte und Chemnitz-Glöser und auf der A13 Richtung Dresden zwischen Karlau und Bronco. MDR Jump, der zuverlässigste Verkehrsservice im Osten. Haben Sie noch Staus oder Blitz gesehen, rufen Sie uns an, kostenlos unter 0800 123 2340. Dankeschön, Bert. Wetter immer noch Sommer, das ist höchst erfreulich. Die aktuellen Temperaturen in Aschersleben in Sachsen-Anhalt sind es momentan 25 Grad, Magdeburg meldet 24, Chemnitz in Sachsen 24, Leipzig 25, gucken wir noch nach Thüringen, in Jena sind es 26 und Erfurt meldet 23 Grad. Heute Nachmittag, ja, Wolken sind mit dabei, aber auch viel Sonne. In der Börde und der Altmark gibt es zum Teil auch kurze Gewitter. Ansonsten 21 bis maximal 26 Grad. Die 3-Tage-Aussicht morgen zum Sonntag. Freundlicher Wechsel von Sonne und Wolken. Maximal 24 Grad. Montag und Dienstag genauso auch wechselhaft. Und Temperaturen um die 24 Grad.

Samstagnachmittag, 14:09. MDR Jump am Wochenende. Die Bundesliga-Show mit Marco Ramm. Wir sind in der dritten Liga und da sagen wir ganz laut, oh je, der HFC, zweimal gespielt, zweimal verloren, heute zu Hause gegen Wien Wiesbaden. Unser Mann im Stadion heißt Jan Günther. Jan, heute muss es ein Dreier werden. Es muss ein Dreier werden, aber noch ist nichts passiert in dieser Partie zwischen dem HFC und den Gästen aus Wiesbaden, der SV Wien Wiesbaden. Ja, Tabellenführer, als Tabellenführer hier angereist, das ist eine harte Nummer für den HFC. Und auf der anderen Seite, also die Hallenser, die wollen heute zumindest mal das erste Tor erzielen in dieser Saison. Aber noch hatten sie keine Gelegenheit in der Nähe des Kastens von Gästekeeper Michael Gorski. Jetzt auf der anderen Seite mal ein Freistoß für die Gäste. Da steht Alf Münzel, der Mann aus dem Mittelfeld der Gäste. Und er versucht den Ball da mal aus 25 Metern rechter Position, halbrechter Position hineinzubringen. In die Mitte steht da 3-4 Meter Anlauf und dann wird er ihn mit dem linken Fuß in die Mitte bringen. Da sind sie dann auch da, die Gäste. Und dann gibt es eine Konfusion und das ist das Tor. Das 0:1, das sollte natürlich nicht sein. Ah, da hatten sie die Möglichkeit, diesen Ball zu klären. Aber dann ist da in der Mitte zur Stelle der Stürmer des SVW in Wiesbaden, José Pierre Wunguidika. Und er braucht dann aus 2-3 Metern den Ball nur noch über Linie bringen. 10 Minuten gespielt, alle Wien Wiesbaden. Jetzt 0:1. Dankeschön, Jan Günther. Das waren nicht so gute Nachrichten. Ein bisschen bessere Nachrichten gibt es für die Fans des FC Rot-Weiß Erfurt. Die Erfurter führen nämlich bei Preußen Münster mit 1:0. Chemnitzer FC zu Hause gegen Heidenheim, da steht es auch 0:1. Und RB Leipzig bei Wacker Burghausen, da steht es momentan noch 0:0. Hier ist MDR Jump. MDR Jump. Mit She Makes Me Go von Arash. Zusammen mit Sean Paul. MDR Jump. MDR Jump. Immer die beste Musik von heute. Heute. Die Bundesliga-Show auf MDR Jump 14:14. Zwischenstand dritte Liga. Ausgleich in Münster. Jetzt Preußen Münster gegen Rot-Weiß Erfurt 1:1. Oh. MDR Jump, der beste Musikmix. So hold my hand, I'll walk with you, my dear. The stairs creak, as you sleep, it's keeping me awake. It's the house telling you to close your eyes. And some days I can't even trust myself. It's killing me to see this way. Cause though the truth may tell her that I miss our little talks. Soon it will be over and buried with our past. We used to play outside when we were young and full of life and full of love. Some days I don't know if I am wrong or right. Your mind is playing tricks on you, my dear. Cause though the truth may vary, this ship will carry on. You're gone, gone, gone away. I watched you disappear. All that's left is a ghost of you. Now we're torn, torn, torn apart. There's nothing we can do. Just let me go, we'll meet again soon. Now wait. Though the truth may vary, this ship will carry our body safe to shore. 14:21 Uhr. MDR Jump am Wochenende. Die Bundesliga-Show mit Marco Ramm. Zwischenstand dritte Liga. Ja, es geht ganz schön vorwärts hier. Wacker Burghausen gegen RB Leipzig jetzt 1:1 nach 22 Minuten. Und es gibt zur MDR Jump Bundesliga Show ein wunderbares Tippspiel. Das wollen wir mal nicht vergessen. www.jumpradio.de. Da können Sie gerne mitmachen. Immer mit dem Topspiel des Tages. Heute ist es das Spiel FC Augsburg gegen Borussia Dortmund, die Bayern-Verfolger. Da können Sie sich reinklicken. Das Ergebnis dieses Spiels tippen noch bis 15.30 Uhr, also bis zum Anpfiff. Und dann am Ende hoffentlich eins unserer wunderbaren MDR Jump Fußball-Fanpakete gewinnen. Ich tippe auch mit. Ich sage schon mal 1:2. Und Cindy aus Kainar ist jetzt am Telefon. Die war schon fleißig und hat auch mitgetippt. Hallo Cindy. Hallo, grüß dich. Wie lautet denn bitte schön dein heutiger Tipp für das Spiel FC Augsburg gegen Borussia Dortmund? Ich tippe 1-3. Weil? Ich gehe ganz stark davon aus. Die eine recht starke Mannschaft haben, obwohl mir das ein bisschen schwerfällt, das zuzugeben, weil ich bin nämlich eigentlich Schalke-Fan. Okay, das ist in der Tat schwer. Ja. Haben nur das Problem, dass mein Freund Dortmund-Fan ist und hier gerade zuhört. Und ja, da muss ich jetzt aufpassen, was ich sage. Sehr schön. Aber ich glaube, die Dortmunder, das ist, wird wohl die einzige Mannschaft sein, die es den Bayern dieses Jahr noch ein bisschen schwer machen kann. Cindy, so als Schalke-Fan hat man da, ja, ich sag mal, wenn man in die Dortmunder Mannschaft guckt oder auf den Trainer, doch gewisse Sympathien irgendwie? Nein. Das glaube ich dir nicht. Nee, überhaupt nicht. Nee. Also kann gut damit leben, wenn die ein paar Punkte holen, aber ich gebe auch zu, ich bin ein bisschen schadenfroh, wenn die verlieren. Okay. Wir werden das an diesem Wochenende beobachten. Also nachher erstmal, wie gesagt, unser MDR-Jump-Topspiel Augsburg gegen Borussia Dortmund. Und genau, wenn du mit deinem 1-3 richtig liegen solltest, könnte es sein, dass wir uns kurz nach 5:30 nochmal hören. Dann gibt es nämlich unser MDR-Jump-Fan-Paket. Dann drücke ich mal notgedrungen den Dortmundern die Daumen. Was sagt denn dein Freund eigentlich, wenn ich mal fragen darf? Auch 3-1. Also 1-3. Ich merke schon, also da ist Eintracht. Wunderbar. In Ordnung, danke. Ciao. M-D-L. Someone told me I should take caution when it comes to love. I did. And you were strong and I was not. My illusion, my mistake. I was careless, I forgot I did. And now, when all is done, there is nothing to say. You have gone and so effortlessly. You have won, you can go ahead. Tell them all I know now. Shout it from the rooftops. Write it on the skyline. Had is gone now. Tell them I was happy and my heart is broken. All my scars are open. Tell them what I hoped would be impossible. Betrayal is worse. Broken trust and broken hearts. I know when thinking all you need is there. Building faith on nothing was. Empty promises were where. I know and now when all is done there is nothing to say. And if you're done with embarrassing me, on your own you can go ahead. Someone told me I should take caution when it comes to love. I did. Schnell noch eine Sofortmeldung aus dem MDR-Jump-Verkehrszentrum. Bert, bitteschön. Bitte Vorsicht auf der Autobahn 14 Magdeburg-Dresden am Schkeuditzer Kreuz. Und zwar in der Überfahrt zur A9 Richtung Nürnberg sind Personen auf der Fahrbahn. Einen schönen Samstagnachmittag. Hier ist MDR-Jump mit der Bundesliga-Show und der besten Musik von heute. In der nächsten halben Stunde. Die Sportfreunde Stiller. Applaus, Applaus. Applaus, Applaus für deine Art, mich zu begeistern. Außerdem brandneu Madcon, One Life. Und der Kultklassiker für echte Abwechslung kommt von Michael Jackson, Black or White. Das ist der beste Musikmix. Das ist MDR Jump. Morgen wird das mal wieder so klingen. Sarah fliegt 7,5 Meter in die Luft und Sie werden dafür sorgen. Die MDR Jump Morning Show mit Sarah von Neuburg und Lars Christian Kade. Hallo, ich bin Annette vom Brixi Ferienpark in Groß-Schönau und ich freue mich, dass Sarah unsere Einladung angenommen hat, sich in die Luft bloppen zu lassen. Ja, Blobbing heißt also 10 Meter Sprungturm, unten drunter ein Luftkissen und stellen Sie sich vor, wenn unten auf dem Kissen jemand sitzt, von oben springt einer drauf, dann fliegt der eine ganz schön hoch und das wird Sarah sein. Natürlich. Das wird auf jeden Fall mal Wahnsinn. Zugucken oder mitmachen? Morgen ab 16 Uhr im Waldstrandbad Groß-Schönau. Ja, wir sehen uns. Bis dann. Die MDR Jump Morning Show. Mit Sarah von Neuburg und Lars Christian Karde. Macht einfach Spaß. Montag bis Freitag von 5 bis 9. Weiße Sandstrände, kristallklares Wasser, eine sanfte Brise weht und eine leise Ukulele spielt. Wonach hört sich das an? Nach was Neuem von Vita Cola. Träumt nicht von der Karibik, trinkt sie. An alle Geschmacksentdecker und Erfrischungsabenteurer, es gibt was Neues. Vita Karibik, fruchtige Limo aus saftiger Orange und karibischer Guave. Vita Cola, eigener Stil, eigene Limo. Ich will großes Kino, auch in kleinen Räumen. Alles sehen, auch wenn ich ganz nah bin. Wagen Sie Großes. Einen Samsung XXL Smart TV kaufen und Entdeckerprämie bis zu 250 Euro sichern. Jetzt und nur bis zum 31. August. Aktionsbedingungen auf samsung.de oder im teilnehmenden Handel. Hier ist MDR Jump. Es ist genau 14.30 Uhr, 14:30, 14:30, das Wichtigste am Samstagnachmittag mit Christine Weber. MDR Jump Nachrichten. Ausspähskandal. SPD-Kanzlerkandidat Steinbrück hat eine Mitverantwortung seiner Partei an der NSA-Affäre zurückgewiesen. Er sagte dem MDR in Halle, nach den Anschlägen vom 11. September 2001 sei es selbstverständlich gewesen, dass Nachrichtendienste zusammenarbeiteten. Bürgerkrieg. Die USA und Russland haben sich nun doch auf die Einberufung einer Friedenskonferenz für Syrien verständigt. Diese soll in Genf stattfinden und den Konflikt auf dem Verhandlungsweg lösen. Geduld. Ein Viertel aller Flüge weltweit hat sich in den ersten 6 Monaten dieses Jahres verspätet. Nach einem Bericht der Wirtschaftswoche liegt das unter anderem an der Zunahme des weltweiten Flugverkehrs und an den knappen Ressourcen auf vielen Flughäfen. Und jetzt Meldungen aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Auf der B1 bei Magdeburg ist ein 9 Jahre altes Mädchen bei einem Unfall ums Leben gekommen. Wie die Polizei im der Jump mitteilte, starb die Kleine an ihren schweren Verletzungen im Uniklinikum Magdeburg. Ein weiteres Kind und 2 Erwachsene wurden bei dem Unfall schwer verletzt. An der Abfahrt der Bundesstraße 1 zur Autobahn 14 war das Auto gegen einen Baum geprallt. Die Bundesstraße musste wegen der Bergungsarbeiten für mehrere Stunden gesperrt werden. In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen ist der Hobbybreitensport womöglich von Doping betroffen. Davon gehen viele Funktionäre aus. Aus der MDR Jump Nachrichtenredaktion Michael Höfele. Der Chef des Landessportbundes in Thüringen, Rolf Bleischmidt, geht fest von Doping bei Hobbysportlern aus. Das Ausmaß sei aber unklar. Und der Landessportbund Sachsen-Anhalt beschreibt das Problem so, es seien keine konkreten Dopingfälle bekannt, aber das bedeutet nicht, dass es sie nicht gäbe. Der Jenaer Sportökonom Frank Daumann hat selbst geforscht. Nach seinen Ergebnissen wird auch im Fußball auf regionaler und lokaler Ebene gedopt. Und zwar bis in die unteren Ligen. Im ostsächsischen Ebersbach ist in der Nacht der Diebstahl eines Wohnmobils missglückt. Der Räuber hatte nach Angaben der Polizei den Eigentümer im hinteren Teil des Campers übersehen. Als sich dieser bemerkbar machte, sprang der Dieb aus dem fahrenden Wohnmobil und verschwand. Der Camper rollte daraufhin unkontrolliert in ein benachbartes Grundstück. Es entstand ein Schaden in Höhe von 2000 Euro. Das waren die Nachrichten. Jetzt. Immer erst anklopfen. Die nächsten Meldungen, die gibt's bei uns in einer halben Stunde. MDR Jump. Einfach besser informiert. 14.32 Uhr und jetzt, damit Sie entspannt und sicher ankommen, der zuverlässigste Verkehrsservice im Osten, Bert Breitow aus dem MDR Jump Verkehrszentrum. A4, Frankfurt Richtung Dresden. Zwischen Frankenberg und Hainichen wird der Verkehr an der Unfallstelle mittlerweile vorbeigeführt. Allerdings noch 3 Kilometer Stau. Gute Nachrichten von der A4 Görlitz Richtung Dresden. Zwischen Salzenforst und Burgau ist die Sperrung aufgehoben wegen Bergungsarbeiten. Allerdings ist nur eine Fahrspur frei. In beiden Richtungen noch stockender Verkehr. Auch auf der Umleitung über die B6 immer noch stockender Verkehr. Vorsicht auf der A4 Richtung Frankfurt. Zwischen Gotha-Boxberg und Waltershausen befindet sich eine ungesicherte Unfallstelle und es liegen eine Menge Fahrzeugteile auf der Fahrbahn. A9 Richtung Berlin. Zwischen Köselitz und Kleinmarzehns stockender Verkehr nach einem Unfall. Auf der A14 nach Dresden am Schkeuditzer Kreuz in der Überfahrt zur A9 Richtung Nürnberg. Vorsicht, in beiden Richtungen sind hier Personen auf der Fahrbahn. Und noch unser Extra-Service für alle auf dem Weg in den Urlaub. A7 Hannover Richtung Hamburg. Zwischen Mellendorf und Schwarmstedt 12 Kilometer Stau an einer Baustelle. A10 westlicher Berliner Ring Richtung Ostsee zwischen Berlin-Spandau und dem Dreieckhafenland 14 Kilometer Stau und stockender Verkehr wegen Bauarbeiten. Blitzer aktuell auf der A13 Richtung Dresden zwischen Karlau und Bronco. Der Mario hat einen entdeckt am Ortsausgang Grünhain Richtung Bernsbach. Mario, vielen Dank. Und es blitzt noch in Mühlau in der Bahnhofstraße Richtung Reichenbach. MDR Jump, der zuverlässigste Verkehrsservice im Osten. Haben Sie noch Staus oder Blitzer gesehen? Rufen Sie uns an, kostenlos unter 0800 123 2340. Dankeschön, Bert. Wir gucken zum Wetter. Am Samstagnachmittag die aktuellen Temperaturen. In Querfurt sind es momentan 26. Stendal meldet auch 26 Grad. Bad Muskau in Sachsen, da sind es 25. In Görlitz momentan 23. Gehen wir nach Thüringen. Neuhaus im Thüringer Wald, da sind es 20 Grad. Und Schmalkalden meldet 24 Grad. Heute Nachmittag alles mit dabei, außer Regen. Also Sonne, Wolken, kurze Gewitter, wenn dann nur an der Börde oder in der Altmark, ansonsten bis zu 26 Grad. Die 3-Tage-Aussicht morgen zum Sonntag, ähnlich freundlicher Wechsel von Sonne und Wolken, überwiegend trocken, maximal 24 Grad und Montag und Dienstag auch da Sonne und Wolken und 24 Grad. Und jetzt echte Abwechslung für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen mit MDR Jump am Wochenende. der Jump hier mit der Bundesliga-Show 14:38. Zwischenstand dritte Liga. Wir wollen mal gucken. Also im Moment, erste Halbzeit läuft ja, der HFC liegt zurück zu Hause gegen Wien Wiesbaden mit 0:1. Dann haben wir Wackerburghausen, RB Leipzig 1:1 und Preuß Münster gegen Rot-Weiß Erfurt auch 1:1. Und jetzt gucken wir zum Chemnitzer FC gegen Heidenheim heute. Die Chemnitzer hatten sich vor der Saison ein bisschen was vorgenommen, ist noch nicht so wahnsinnig viel bei rausgekommen. Und heute, unser MDR Jump-Reporter heißt Raimo Hinsdorf, ist es auch nicht so dolle, Raimo. Naja, sie haben ja einen der Aufstiegsanwärter zu Gast. Am ersten Spieltag war es der VfL Osnabrück, der ihnen eine kalte Dusche verpasst hat. Und heute tat Gleiches der erste FC Heidenheim. Und das schon in der ersten Minute. Seit dieser ersten Minute liegen sie hinten. Was war das für ein Klops, den Josef Zina sich der Neuzugang aus Burghausen geleistet hat. Da hat er einfach über den Ball gesenzt und Niederlechner war zur Stelle, durfte den Ball in aller Seelenruhe annehmen und schob ihn bloß ins von Silvio Pent gehörte Tor des Chemnitzer FC rein. Chemnitz hat schon zwei, drei große Chancen gehabt. Jeweils Volleyschüsse von Förster in der 8. Minute und Sascha Pfeffer in der 13. Minute. Seitdem ist die Partie, ich möchte nicht sagen, ein bisschen verflacht, aber der CFC, der betreibt zwar viel Aufwand, auch jetzt wieder hintenrum in der eigenen Hälfte Thomas Bürk, aber der kann sich nicht befreien und bekommt bloß einen Einwurf tief in der eigenen Hälfte. Ja, aus dem Spiel heraus mit all den fein gedachten Doppelpässen vor dem gegnerischen Strafraum, da haben sie bisher nicht viel erreicht. Da steht die Abwehr vom ersten FC Heidenheim wirklich sattelfest. Und das, was nicht sattelfest ist bei seinen Vorderleuten, das holt Ruven Sattelmeier, der Torhüter des ersten FC Heidenheim, raus. Parierte zweimal großartig bei den erwähnten Chancen des CFC. So steht es hier nach 40 Minuten 0:1 aus Chemnitzer Sicht. Neu bei MDR Jump. Madcon. One Life. MDR Jump. Immer die beste Musik von heute. Don't let nobody tell you otherwise. And let your dreams fly. And even when you fuck it up and give another try, you gotta beat it. And when you raise your voice and stay the course. Yeah. And even when you think nobody cares, you gotta believe it gets better. And the light just won't brighten up. You got nothing left in your fight. The old me and thinking back and stuff that all my teachers told me. You know we put the fire in my eyes, and though I'm blind to the future, I'ma do it cause I owe me. You know this grind is my religion. Got tired of modest living, survival was my upbringing. And my sky, it has no limit. My time is all I'm giving. When nothing's gonna rise and the light just won't brighten up, you got nothing left in your fight. We MDR Jump. Der beste Musikmix. Der beste Musikmix. Nur 46. MDR Jump am Wochenende. Die Bundesliga-Show mit Marco Ramm. Also mal kurze Zwischenstände in der zweiten Fußball-Bundesliga. Ingolstadt gegen den KSC. Kurz vor Schluss 0:2. Und das zweite Spiel Paderborn gegen den 1. FC Köln. Keine guten Nachrichten für die Kölner Fans. Da steht es kurz vor Ende 1:0 für Paderborn. Dritte Liga, wie ja schon zweimal gesagt, ist auch gleich Pause. Chemnitzer FC gegen Heidenheim 0:1. Preußen Münster, Rot-Weiß Erfurt 1:1. Hallischer FC gegen Wien Wiesbaden 0:1. Und Wacker Burghausen, RB Leipzig 1:1. So, und es gibt zur Radioshow natürlich auch ein wunderbares Bundesliga-Tippspiel. Das finden Sie bei uns auf der Homepage www.jumpradio.de. Mit dem Topspiel des Tages können Sie gerne mitmachen und ein schönes, großes MDR Jump Fußball-Fan-Paket gewinnen. Topspiel ist heute FC Augsburg gegen Borussia Dortmund, die Bayern-Verfolger. Reinklicken, bitteschön, Ergebnis tippen und dann, wie gesagt, gewinnen. Und gemacht hat es hoffentlich, zumindest ist er jetzt am Telefon, auch ein Marco. Und ich sage einfach mal Hallo. Hallo, grüß dich. Marco aus Quedlinburg normalerweise, ne? Genau, richtig. Aber wo haben wir dich jetzt erwischt? In Dublin. In Dublin, wunderbar. So, du hast aber per Internet, das geht ja Gott sei Dank alles prima, mitgemacht bei unserem MDR Jump Tippspiel und auch das Topspiel getippt, nämlich Augsburg gegen Dortmund. Was sagst du? Ich sag, Dortmund hat gute Chancen zu gewinnen. Aber wir brauchen ein richtiges Ergebnis. Dann sage ich 1:3. 1:3, das wird so notiert und solltest du damit richtig liegen, mein lieber Marco, gibt es das MDR Jump Fanpaket. Das würden wir dir sogar nach Irland schicken. Das wäre cool. Ja, grüß mir die Iren. Mach ich. Tschüss. www.jumpradio.de, das ist die richtige Adresse. Und hier sind die Sportfreunde stiller. Applaus. Ist meine Hand eine Faust, machst du sie wieder auf und legst die deine in meine. Du flüsterst Sätze mit Bedacht durch all den Lärm, als ob sie mein Sextant und Kompass wären.

it don't matter if you're black or white. Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. MDR Jump. We'll do it all. Everything. On our own. We don't. Just lay here. Would you lie with me and just forget the world? I don't quite know how to say said too much. They're not enough. If I lay here, if I just lay here, would you lie with me and just forget the world? Forget what we're sold before we get too old. Show me a garden that's bursting into life. Let's waste time chasing cars. If I lay here, if I just lay here, would you lie with me and just forget the world? Forget what we're told before we get too old. Show me a God. Just lay here. Would you lie with me and just forget the world? Drei. Wir gehen ganz schnell zu Bert Breite ins MDR-Jump-Verkehrszentrum mit einer Sofortmeldung. Bitte Vorsicht auf der Autobahn 38 Richtung Leipzig. Zwischen Leipzig Süd und dem Dreieck Partenaue eine ungesicherte Unfallstelle mit mehreren Fahrzeugen und Personen auf der Fahrbahn. Schönen Samstagnachmittag. Hier ist MDR Jump mit der Bundesliga-Show und der besten Musik von heute. In der nächsten halben Stunde Avicii, Wake Me Up. Außerdem brandneu Tom Odell, Another Love. And if somebody hurts you, I wanna fight, but my hands been broken one too many times. Und der Kultklassiker für echte Abwechslung, der kommt von MC Hammer, You Can't Touch This. Das ist der beste Musikmix. Das ist MDR Jump. Für alle, die musikalisch mal wieder so richtig ins Schwarze treffen wollen. MDR Jump präsentiert Gothic Rock aus den Niederlanden. MDR Jump präsentiert Within Temptation. Am 31. Januar in der Thüringenhalle Erfurt. Ticketinfos auf jumpradio.de. Genau 15 Uhr, das Wichtigste am Samstagnachmittag, jetzt mit Christine Weber. Steinbrück weist Mitverantwortung der SPD an Ausspähaffäre zurück. CDU bekommt bisher die meisten Großspenden und erster kommerzieller Offshore-Windpark eröffnet. MDR Jump, Nachrichten für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. SPD-Kanzlerkandidat Steinbrück hat eine Mitverantwortung seiner Partei an der NSA-Ausspähaffäre zurückgewiesen. Er sagte dem MDR in Halle, nach den Anschlägen vom 11. September 2001 sei es selbstverständlich gewesen, dass Nachrichtendienste zusammenarbeiteten. Wir haben seitdem eine Entwicklung, einen Quantensprung in der technischen Entwicklung, über die man massenhaft abhören kann. Und zweitens, die ganzen Internetgiganten und sozialen Netzwerke, die hat es ja damals gar nicht gegeben, die heute ihre und meine Daten weitergeben an Nachrichtendienste. Im beginnenden Wahlkampf hat die CDU mit Abstand die meisten Großspenden bekommen. Wie aus der Auflistung des Bundestages hervorgeht, bekam die Partei von Kanzlerin Merkel im ersten Halbjahr 600.000 Euro. Das ist fast so viel Geld, wie alle anderen Parteien bisher zusammenbekommen haben. Die zweithöchsten Großspenden gingen an die SPD mit knapp 230.000 Euro. Dann folgte die FDP mit knapp 130.000 Euro. Grüne und Linke gingen zunächst leer aus. Vor der Nordseeinsel Borkum ist der erste kommerzielle Offshore-Windpark eröffnet worden. Der Windpark ist allerdings noch nicht ans Stromnetz angeschlossen und kann deshalb noch keinen Strom liefern. Aus Norddeich, MDR Jump-Reporter Andreas Barnikel. Von einer Pionierleistung sprach Niedersachsens Ministerpräsident Weil, SPD, bei der Eröffnung des Windparks Rifgard. Die Freude werde aber dadurch getrübt, dass sich der Netzanschluss verzögert. Ein Ärgernis, so Weil wörtlich. Der Netzbetreiber TenneT hatte die Verzögerung mit unerwarteten Munitionsfunden im Bereich der Kabeltrasse begründet. In nur 14 Monaten wurde der Windpark Rifgard etwa 15 Kilometer nordwestlich der Nordseeinsel Borkum errichtet. 30 Windräder sollen voraussichtlich ab Februar des kommenden Jahres etwa 120.000 Haushalte mit Strom versorgen. Bei einem Unfall auf der B1 bei Magdeburg ist ein 9 Jahre altes Mädchen ums Leben gekommen. Wie die Polizei im der Jump mitteilte, starb die Kleine an ihren schweren Verletzungen im Uniklinikum Magdeburg. Bei dem Unfall wurden ein weiteres Kind und zwei Erwachsene schwer verletzt. Sie saßen in einem Auto, das aus bisher ungeklärter Ursache an der Auffahrt zur A14 von der Straße abkam und gegen einen Baum prallte. Die B1 musste während der Bergungsarbeiten für mehrere Stunden gesperrt werden. Das waren die MDR Jump Nachrichten, die nächsten Meldungen in einer halben Stunde. MDR Jump. Einfach besser informiert. 15:03 und jetzt, damit Sie entspannt und sicher ankommen, der zuverlässigste Verkehrsservice im Osten, Bert Breitow aus dem MDR Jump Verkehrszentrum. A4 Frankfurt Richtung Dresden. Zwischen Frankenberg und Hainichen wird der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeführt. Immer noch 3 Kilometer Stau und stockender Verkehr. A4 Görlitz Richtung Dresden. Die Autobahn ist zwischen Salzenforst und Burkau nicht mehr vollgesperrt. Wegen Bergungsarbeiten ist nur eine Fahrspur frei. Aktuell 11 Kilometer stockender Verkehr. Auch auf der Umleitung über die B6 immer noch stockender Verkehr. A4 Richtung Frankfurt zwischen Gotha-Boxberg und Waltershausen. Behinderungen nach einem Unfall. A14 Magdeburg-Dresden am Schkeuditzer Kreuz in der Überfahrt zur A9 Richtung Nürnberg. Bitte Vorsicht, in beiden Richtungen sind Personen auf der Fahrbahn. Vorsicht weiterhin auf der Autobahn 38 Richtung Leipzig zwischen Leipzig-Süd und Dreieck-Partenaue. Eine ungesicherte Unfallstelle mit mehreren Fahrzeugen und Personen auf der Fahrbahn. Die B79 Quedlinburg-Wolfenbüttel ist zwischen Dardesheim und Hessen wegen Reinigungsarbeiten gesperrt. Und noch unser Extra-Service für alle auf dem Weg in den Urlaub. A7 Hannover Richtung Hamburg zwischen Mellendorf und Schwarmstedt. 12 Kilometer Stau an einer Baustelle. Empfohlene Umleitung der Polizei ab Mellendorf über U45 und U47. Und A10 westlicher Berliner Ring Richtung Ostsee zwischen Berlin-Spandau und dem Dreieckhaveland. 14 Kilometer Stau und stockender Verkehr wegen Bauarbeiten. Zwei Blitzer noch auf der A13 Richtung Dresden zwischen Karlau und Bronkow und am Ortsausgang Grünhain Richtung Bernsbach. MDR Jump, der zuverlässigste Verkehrsservice im Osten. Haben Sie noch Staus oder Blitzer gesehen? Rufen Sie uns an, kostenlos unter 0800 123 2340. Dankeschön, Bert. Wir gucken zum Wetter. Die aktuellen Temperaturen in Bernburg sind 26 Grad, in Gardelegen in der Altmark 25. Guck mal nach Sachsen in Leipzig, 25 Grad. Chemnitz meldet 23 momentan. Und in Thüringen, in Leinefelde im Eichsfeld, da sind es 21 Grad. Schmalkalden meldet 24 Grad. Heute Nachmittag Sonne und Wolken. Ja, hier und da vielleicht auch mal ein Regentropfen, aber nur kurze Schauer. Ansonsten bis zu 26 Grad. Die Drei-Tage-Aussicht, es geht eine Runde so weiter. Nämlich immer abwechselnd, mal Sonne, mal Wolken. Temperaturen pegeln sich ein. In den nächsten zwei, drei Tagen um die 24 Grad. MDR Jump am Wochenende. Die Bundesliga-Show mit Marco Ramm. Wir sind ja schon mittendrin. Also, dritte Liga, da werden wir gleich wieder live hinschalten. Ansonsten Fußball-Bundesliga ab 15.30 Uhr. Und gestern Abend ging es ja schon los mit dem Spiel der Bayern gegen Gladbach. Die neue 51. Saison. Und wir haben in dieser Woche unseren Sky-Chef-Kommentator Marcel Reif mal gefragt, wann ist denn endlich der Fußball-Osten wieder erstklassig? Zeit würde es ja. Es wird Zeit. Weil das ist eine Schande, dass eine solche Fußballregion wie der ganze Osten Deutschlands, der deutsche Fußball eine Menge zu verdanken hat, dass die so brach liegt. Also ich drücke alle Daumen. Also wir werden sehen, wie lange sich das noch so gestaltet. Mehr zur ersten Liga dann um 15.30 Uhr. Und Sie können natürlich immer noch das MDR Jump Topspiel tippen. Augsburg gegen Dortmund noch bis 15.30 Uhr den Tipp abgeben und dann hoffentlich auf www.jumpradio.de gewinnen, nämlich ein MDR Jump Fußball-Fanpaket. Das hier ist der Sommerhit des Jahres 2013. Avicii, Wake Me Up. Schönen Nachmittag. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. I didn't know I was stay forever this young, not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up. 3 am Samstagnachmittag. MDR Jump am Wochenende. Die Bundesliga-Show mit Marco Ramm. So, dann mit der Reihe nach. Zwischenstand 3. Liga. Chemnitzer FC gegen den FC Heidenheim in der 3. Liga 0:1 noch. Dann der HFC macht ein Tor gegen Wien Wiesbaden 1:1 jetzt. Wacker Burghausen, RB Leipzig auch 1:1. Und Preußen Münster gegen Rot-Weiß Erfurt. Bitte mal genau hinhören. 1:2, da haben alle die Rot-Weißen am Anfang der Saison als Abstiegskandidaten gehandelt. MDR Jump-Reporter Heinz Schindler in Münster. Und jetzt sowas. Und nun führen die mit einmal 53. Minute. Mijo Tuncic brachte da seine rot-weißen Farben in Führung. Und Fußball kann ja dermaßen banal sein. Da hatte der Keeper der Münsteraner Daniel Masuch den Ball am Fuß. Und ein Stürmer, der geht 99 Mal vergebens drauf auf den Torhüter. Und beim 100. Mal, da haut es dann hin. Und genau dieses Glück hatte dann Tuncic gegen Masuch. Spitzelte dem einfach den Ball vom Fuß und rein damit ins Tor. Zur Glückseligkeit der 300 rot-weißen Fans direkt hinter dem Münsteraner Tor. Die hatten natürlich ihre helle Freude. Ob der erneuten Führung von Rot-Weiß Erfurt nach 9 Minuten hatte ja Brandstetter hier die Elf von Walter Kugler in Führung gebracht, jubelte dann, bekam noch Gelb wegen Trikotausziehen. 1,5 Minuten später Münster mit dem Ausgleich durch Bischof und danach war es eine nicklige Partie, aber Rot-Weiß kommt hier mit viel, viel Schwung und viel Feuer aus der Halbzeitpause. Und vor diesem Führungstreffer durch Tuncic, da war es schon Öztürk auf der linken Seite, der Brandstetter und Tuncic dort in Szene hätte setzen können. Und nun Brandstetter allein am 16-Meter-Raum. Den einen Münsteraner tanzt er aus. Allerdings kommt der dabei. Zufall hält sich dann das Gesicht. Und deswegen sagt er... Die Bundesliga bei MDR Jump. Immer samstags. Immer von 14 bis 18 Uhr. Nur bei MDR Jump. With a big smile on my face, and I never feel out of place. And you're still probably working at a 9-to-5 pace. I wonder how bad that tastes when you see my face. Hope it gives you hell, hope it gives you hell. When you walk my way, hope it gives you hell, hope it gives you hell. Now where's your picket fence, love? And where's that shiny car? And did it ever get you far? You never seem so dense, love. I've never seen you fall so hard. And do you know where you are? And truth be told, I miss you. And truth be told, I'm lying.

can't touch this. Yo, sound the bell, school is in, sucker. You can't touch this. Give me a song, a rhythm, making them sweat. That's what I'm giving them now. They know, you're talking about the hammer, you're talking about a show that's hyped and tight. Singles are sweating, so fast them a wipe or a tape. To learn, what's it gonna take in the 90s to burn the charts? Legit, either work hard or you might as well quit. That word, because you know, you can't touch this. Can't touch this. Break it down. Stop. Hammer time. Go with the flow. It is said if you can't prove the list, then you probably are dead. So wave your hands in the air. Bust a few moves. Run your fingers through your hair. This is it. For a winner, dance to this, and you're gonna get better. Touch this. You better get a hype, boy, cause you know you can't touch this. Ring the bell, school's back in. Break it down. Stop. Have a time. Touch this. You can't touch this. You can't touch this. Break it down. Stop. Have a time. Every time you see me, the hammer's just so hype. I'm going. MC Hammer, you can touch this. 15:23 Uhr. MDR Jump am Wochenende. Die Bundesliga-Show mit Marco Ramm. So, und wir gucken jetzt mal erstmal die dritte Liga. Da läuft die zweite Halbzeit mit mitteldeutscher Beteiligung. Zum Beispiel beim Spiel Wackerburghausen RB Leipzig. 1-1 steht's da. Der HFC auch zu Hause gegen den Wiesbaden. 1-1 momentan. Preußen Münster, Rot-Weiß Erfurt, die Thüringer führen. 2-1 auswärts. Und Chemnitzer FC gegen den 1. FC Heidenheim. Die Chemnitzer liegen zurück mit 0-1. So, dann natürlich gleich die erste Fußball-Bundesliga. 15.30 Uhr ist Anpfiff. Hertha BSC gegen Eintracht Frankfurt. 18:99 Hoffenheim gegen Nürnberg. Hannover gegen Wolfsburg. Leverkusen gegen Freiburg. Und unser MDR Jump Topspiel FC Augsburg gegen Borussia Dortmund. Da werden wir auch hinschalten. Und Sie können dieses Topspiel bei uns tippen auf der Internetseite www.jumpradio.de. Ihren Tipp abgeben, so wie es zum Beispiel Falk aus Leipzig gemacht hat. Hallo Falk. Guten Tag. Heute FC Augsburg gegen Borussia Dortmund ist unser MDR Jump Topspiel. Da kann man drauf tippen. Was sagst du? Ich glaube, ich hatte 3-0 getippt. 3-0 für Dortmund? Ja. Also sozusagen 0-3? Genau. Okay, die Augsburger haben keine Chance, das. Denke ich ja. Also Dortmund wird das Spiel schon gewinnen. Ich danke dir. Grüße nach Leipzig. Tschüss. Klare Aussage. So, dann gucken wir noch in die Regionalliga Nordost. Das ist auch wichtig. VfB Auerbach gegen Babelsberg 0-3 und Union Berlin zweite Mannschaft gegen Wacker Nordhausen. Die Nordthüringer 3-1 am Ende. Haben wir jetzt alle? Ja, jetzt haben wir alle. Gut. Dresden, Aue, Chemnitz, Jena, Erfurt. Alles von den Vereinen in Ihrer Region. Immer samstags von 14 bis 18 Uhr bei MDR Jump. Direction. Face my fears. Move in the right direction. Samstagnachmittag, hier ist MDR Jump mit der Bundesliga-Show und der besten Musik von heute. In der nächsten halben Stunde, Pink, Just Give Me a Reason. Außerdem Capital Cities, Safe and Sound. Und der Kultklassiker für echte Abwechslung kommt von Mr. Bryan Adams. Everything I do it for you. Das ist der beste Musikmix. Das ist MDR Jump. Das Gotsche-Fest bei Bitterfeld, das Egerpark-Lichterfest in Erfurt oder das Laurentius-Fest im Waldbad Zwenkau. So ein Wochenende ist was Feines. Die MDR Jump Morning Show mit Sarah von Neuburg und Lars Christian Kade. Dieses Wochenende ist eine Menge los. Nächstes Wochenende wartet schon das nächste Highlight auf uns, das Highfield Festival mit Crow, Frieda Gold, Silbermond, den Ärzten und. Der Hammer kommt jetzt. Wir haben ab Montag jeden Tag Tickets für Sie. Der kleine Haken, um ranzukommen, heißt es, erraten, was Lars unter der Dusche singt in der Lars Duscht Highfield Edition. The question of time. Let me go. Das war schon eine sehr, sehr eigenständige Interpretation. Ey, ja, was soll ich sagen? Trotzdem einschalten. Montag ab 5 wieder. Die MDR Jump Morning Show. Mit Sarah von Neuburg und Lars Christian Karde. Macht einfach Spaß. Montag bis Freitag von 5 bis 9. Weiße Sandstrände, kristallklares Wasser, eine sanfte Brise weht und eine leise Ukulele spielt. Wonach hört sich das an? Nach was Neuem von Vita Cola. Träumt nicht von der Karibik, trinkt sie. An alle Geschmacksentdecker und Erfrischungsabenteurer, es gibt was Neues. Vita Karibik, fruchtige Limo aus saftiger Orange und karibischer Guave. Vita Cola, eigener Stil, eigene Limo. Es ist der Wind, der durch die leeren Straßen Londons weht. Es ist das Gurren der Tauben auf dem verlassenen Markusplatz. Es ist das einsame Scharren des Stieres in der Arena am Plaza de Toros. Es ist die Stille Europas. Es ist Samstag, 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Es ist die Zeit der Sportschau. Respekt muss man sich verdienen. Die stärkste Liga aller Zeiten. Heute ab 6 in der Sportschau. Das Erste. 15.30 Uhr, genau 15:30, das Wichtigste heute Nachmittag. Jetzt mit Christine Weber. Anerkennung. SPD-Kanzlerkandidat Steinbrück hat die Leistung der Ostdeutschen zur deutschen Einheit gewürdigt. Steinbrück sagte bei einer Wahlkampfveranstaltung in Halle, die Ostdeutschen hätten sich seit 1989 nie unterkriegen lassen, selbst als die eigenen Biografien weggebrochen seien. Rückkehr. Die ersten Bundeswehrfahrzeuge aus Afghanistan sind wieder in Deutschland. Am Vormittag legte in Emden ein Schiff an, das 127 Panzer sowie Lastwagen und Geländefahrzeuge an Bord hatte. Geduld. In den ersten 6 Monaten dieses Jahres gab es bei einem Viertel aller Flüge weltweit Verspätungen. Das berichtet die Wirtschaftswoche. Demnach verspäteten sich 1,1 Millionen Flüge, die meisten davon bei der Fluggesellschaft Air China. MDR Jump. Nachrichten für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. In Sangerhausen haben knapp 200 Menschen gegen eine Veranstaltung von Rechtsextremisten im nahen Berger protestiert. Mit Ratschen, Trillerpfeifen und Vuvuzelas machten sie lautstark deutlich, dass Rechtsextreme keinen Platz in ihrer Region haben. Wie die Polizei in Halle mitteilte, hatten sie bis zum Nachmittag rund 500 Rechtsextremisten in Berger versammelt. Die Sicherheitskräfte rechnen mit weiteren Teilnehmern. Zum Auftakt beider Veranstaltungen sei es friedlich geblieben, so die Polizei. In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen ist der Hobby-Breitensport womöglich von Doping betroffen. Davon gehen zumindest viele Funktionäre aus. Aus der MDR-Jump-Nachrichtenredaktion Michael Höfele. Der Chef des Landessportbundes in Thüringen, Rolf Bleischmidt, geht fest von Doping bei Hobbysportlern aus. Das Ausmaß sei aber unklar. Und der Landessportbund Sachsen-Anhalt beschreibt das Problem so, es seien keine konkreten Dopingfälle bekannt, aber das bedeutet nicht, dass es sie nicht gäbe. Der Jenaer Sportökonom Frank Daumann hat selbst geforscht. Nach seinen Ergebnissen wird auch im Fußball auf regionaler und lokaler Ebene gedopt. Und zwar bis in die unteren Ligen. Beim Musikfestival Sonne, Mond, Sterne hat die Polizei fast 200 Drogendelikte registriert. Auf dem Gelände am Bleilochstausee in Saalburg-Ebersdorf wurden seit dem Abend 660 Gramm Drogen beschlagnahmt. In den meisten Fällen handele es sich nach Angaben der Polizei um Cannabis und Ecstasy. Beim Bleilochstausee kam am Sonntag rund 1000 Fans elektronische Musik. Das waren die MDR-Jump-Nachrichten. Die nächsten Meldungen in einer halben Stunde. MDR-Jump. Einfach besser informiert. 15.32 Uhr, 2:30 und jetzt, damit Sie entspannt und sicher ankommen, der zuverlässigste Verkehrsservice im Osten, Bert Breitow aus dem MDR-Jump-Verkehrszentrum. Bert, hörst du mich? Oh, der ist anscheinend... Entschuldigung. Da ist er. Hallo. A4, Görlitz Richtung Dresden, zwischen Salzenforst und Burkau ist wegen Bergungsarbeiten nur eine Fahrspur frei. Zurzeit 11 Kilometer Stau und stockender Verkehr, auch auf der Umleitung über die B6 noch stockender Verkehr. Auf der A14 Magdeburg-Dresden am Schkeuditzer Kreuz in der Überfahrt zur A9 Richtung Nürnberg. Bitte Vorsicht, in beiden Richtungen sind Personen auf der Fahrbahn. Auf der Autobahn 38 Richtung Leipzig, zwischen Kreuz Leipzig Süd und dem Dreieck Partenauer auf der rechten Fahrspur ein Unfall. Aktuell 2 Kilometer Stau. Gesperrt ist weiterhin die B9 zwischen Dadesheim und Hessen wegen Reinigungsarbeiten. Und hier noch unser Extra-Service für alle auf dem Weg in den Urlaub. Die A7 Hannover Richtung Hamburg zwischen Mellendorf und Schwarmstedt. 12 Kilometer Stau an einer Baustelle. Empfohlene Umleitung der Polizei ab Mellendorf über die U45 und die U47. Und auf der A10 westlicher Berliner Ring Richtung Ostsee zwischen Berlin-Spandau und dem Dreieck Havelland. 14 Kilometer Stau und stockender Verkehr wegen Bauarbeiten. Blitzer aktuell auf der A13 Richtung Dresden zwischen Karlau und Bronco und am Ortsausgang Grünhain Richtung Bernsbach. MDR Jump, der zuverlässigste Verkehrsservice im Osten. Haben Sie noch Staus oder Blitzer gesehen? Rufen Sie uns an, kostenlos unter 0800 123 2340. Magst du selber sagen, warum du dich unerlaubt vom Mikrofon entfernt hast? Nö. Nein, okay. Wir gucken mal zum Wetter, die aktuellen Temperaturen. Derzeit in Magdeburg sind es 25 Grad, in Querfurt sind es auch 25. Gehen wir nach Sachsen, nach Bad Muskau. Da sind es 24 Grad, auf dem Fichtelberg nur 19 Grad, aber dafür im Thüringer Wald, in Neuhaus, 21 Grad und in Gera sind es 25 Grad. Heute Nachmittag mal Sonne, ein paar Wolken sind auch mit dabei. Hier und da kann es auch mal einen kurzen Schauer geben, ansonsten aber Werte von bis zu 26 Grad. Und so geht es im Grunde auch in den nächsten Tagen weiter. Abwechselnd mal Sonne, mal Wolken und Werte um die 24 Grad. Und jetzt echte Abwechslung für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen mit MDR Jump am Wochenende. Thief, you stole my heart, and I, your willing victim. I let you see the parts of me that weren't all that pretty, and with every touch you fixed them. Now you've been talking in your sleep, oh, oh, things you never say to me, oh, oh, tell me that you've had. Start. Just Give Me a Reason. MDR Jump am Wochenende. Die Bundesliga-Show mit Marco Ramm. Zwischenstand dritte Liga. Wir sind live in der dritten Liga beim Spiel SV Wacker Burghausen gegen RB Leipzig. Unser Mann vor Ort heißt Hans-Peter Pull, MDR Jump Reporter. Hans-Peter, RB Leipzig, aber nur noch mit 10 Mann auf dem Platz, ne? Ja, weil es in der 56. Minute die rote Karte für Verteidiger Tobias Villas gab, hat die Notbremse gezogen und da blieb dem Schiedsrichter, der Marcel Göpfrich heißt und einen sehr guten Job macht, nichts anderes übrig, als den Leipziger die rote Karte zu zeigen. Und danach ist ein Bruch im Spiel. Allerdings gab es gerade die letzte Möglichkeit beim aktuellen Spielstand von 1:1 wieder einmal für die Sachsen. Der beste Spieler Anthony Jung mit nach vorne gegangen nach einer Freistoßsituation. Wuchtiger Kopfball und da flog der Stefan Loboué in das bedrohte Eck hoch im Tor der Burghauser und konnte den Ball aus dem Winkel kratzen. Das wäre natürlich ein tolles Tor geworden. So also weiter 1:1. Die Leipziger waren ja durch das Tor von Daniel Frahn in der 13. Minute mit 1:0 in Führung gegangen. Drittes Tor im dritten Spiel nach tollem Zuspiel von dem gerade angeführten Anthony Young. Aber in der 16. Minute einmal nicht aufgepasst und Tobias Schröck nutzte diese Unachtsamkeit in der Leipziger Abwehr, haben die Gastgeber aus Oberbayern das 1:1 gemacht. Jetzt bin ich mal gespannt. Es sind noch 9 Minuten zu spielen. Leipzig doch immer noch am Drücker. Jetzt wieder im Strafraum mit einer Schussmöglichkeit. Aber da sind die Gastgeber da, haben geklärt. Bleibt also beim unentschiedenen Spielstand 1:1. Entweder der zweite Auswärtssieg oder das zweite Unentschieden in Folge für die Leipziger. Derzeit sieht es nach letzterem aus. Dankeschön, Hans-Peter Pull. Und wir sind natürlich weiterhin für Sie in der dritten Liga bis zum Schluss dabei. Zwischenstand, neues Tor. Der HFC gegen Wien Wiesbaden. Jetzt 2:1 für die Gäste. Sunny or shine, I couldn't care less. What broke me this time, I couldn't care less. That's why I'm drumming it out. Couldn't care less, that's all I care about. Dritten Liga und auch noch in einem Spiel. Preußen Münster gegen Rot-Weiß Erfurt kurz vor Schluss jetzt 2:3. MDR Jump hier mit der Bundesliga-Show. MDR Jump am Wochenende. Die Bundesliga-Show mit Marco Ramm. Noch keine Tore in der ersten Fußball-Bundesliga, aber wir wollen trotzdem mal die Gelegenheit nutzen und reinhören. Zum Beispiel beim MDR Jump-Topspiel FC Augsburg gegen Borussia Dortmund. Eckball von der rechten Seite für den BVB. Und das war eine brenzliche Situation, weil Mo Amsif im Kasten des FC Augsburg, der ja den etatmäßigen Keeper Alex Manninger ersetzt, ein wenig durch den Fünfer geirrt ist. Und dann kam Hummels hoch zum Kopfball, aber konnte ihn nicht richtig ansetzen, der Verteidiger von Borussia Dortmund. Deswegen nichts passiert für den FCA und für die Dortmunder vielleicht mal so ein klein bisschen ein Hallo-Wach-Erlebnis. Denn bislang sind sie noch nicht so wirklich drin in dieser 51. Bundesliga-Saison. Die Spieler von Jürgen Klopp, der auch jetzt schon wieder an der Linie steht und stand, richtig unzufrieden ist, weil sie sich sehr schwer tun gegen eine dicht gestaffelte Mannschaft und einen Gegner, der natürlich vor allen Dingen über Konter kommen will. Der FC Augsburg hält wunderbar mit gegen Borussia Dortmund und das ist für die Augsburger Fans einfach erstmal das Wichtigste. Dankeschön, MDR Jump Reporter Thomas Kattenbeck in Augsburg. Und dann wollen wir natürlich noch in die dritte Liga gucken. Da ist ein Tor gefallen. Preußen Münster gegen Rot-Weiß Erfurt. Sozusagen in der letzten Minute jetzt das 3:3. I saw when you arrived looking like a supermodel. Your ass from the side looks just like a Coke bottle. I love the way you ride, put that thing on full throttle. So get up on the saddle. I wanna see you move like they move.

Nachmittag bei MDR Jump. MDR Jump am Wochenende. Die Bundesliga-Show mit Marco Ramm. So, und jetzt ist in der dritten Liga doch noch was passiert, kurz vor Schluss. Deshalb hier die Endergebnisse. Und jetzt bitte mal alle festhalten. Chemnitzer FC gegen Heidenheim am Ende 0-2. Da war nichts drin für den Chemnitzer FC. Dann Preußen-Münster, Rot-Weiß-Erfurt 3-3. Das 3-3 für Preußen-Münster in der letzten Minute. Dann der HFC gegen Wien Wiesbaden. Der HFC verliert zu Hause 1-2. Und Wackerburghausen gegen RB Leipzig. 90., 91., 92. Minute, dann war es Kaiser, der das 2-1 für RB macht. RB Leipzig gewinnt also in Burghausen mit 2-1. Gucken wir schnell noch in die Fußball-Bundesliga. Also gibt es 2 Tore bis dato. Hertha BSC führt gegen Eintracht Frankfurt 1-0. Genauso wie Hannover zu Hause gegen Wolfsburg auch 1-0. Schönen Samstag, hier ist MDR Jump mit der besten Musik von heute. In der nächsten halben Stunde, die Imagine Dragons, Radioactive. Außerdem, Ida Gold, Liebe ist meine Rebellion. Und der Kultklassiker für echte Abwechslung, der kommt von den Connells, 74-75. Das ist der beste Musikmix. Das ist MDR Jump. Vor dem Spurwechsel Blinker setzen, Kurven nicht schneiden, Richtgeschwindigkeit 130 km/h. An einem Wochenende im Jahr können Sie alles vergessen, was Sie in der Fahrschule gelernt haben. MDR Jump präsentiert die DTM 2013 vom 13. bis 15. September in Oschersleben. Die DTM in Oschersleben. Schnelle Männer, schnelle Autos. Schnelle Infos auf jumpradio.de.